going on to tell this thing called Hey God, Hey God, Hey Spencer, not a spoon. Hey God, Hey God, Hey Spencer, not a spoon. My talk here is so long distance, it's been there a long time. My house is the from this album, has to settle on fetishized. Man is nabbing, the glass is eyes. My tool is thin, the flügel has died on the wall. On that's the thousand yards. Hey God, hey God, hey, been so long a tool. Hey God, hey God, it's been so long a tool. Auf die Straße gehen, zu Hause ist das doch so schön. Da bin ich still, hab meine Ruhe und meine Frechheit. Ihnen zu, was geht nicht an, das morgen an. Zuerst bin ich vor allem dran. In meinem Kopf herrscht Nebelrauch, aus euren Tun werd ich nicht schlau. Egal, egal, ich bin so lange tot. Egal, egal, ich bin so lange tot. Egal, egal, ich bin schon lange tot. Egal, egal, ich bin schon lange tot.